Zum 5. Jahrestag der Ernennung des Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee besuchte das Korps der Militärattachés in der TVRK am 29. Dezember die Revolutionsschule Mangyongdae. Die Militärattachés legten zuerst an den Bronzestatuen der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Schule Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Sie besichtigten den Erziehungsraum mit revolutionären historischen Materialien, Vorlesungsräume, komplexe Sporthalle usw. Dann gab es in der Schießhalle einen Schießwettbewerb der Gäste.